Bertolt Brecht, Leben des Galilei, Schauspiel. Erste Szene. Galileo Galilei, Lehrer der Mathematik zu Padua, will das neue kopernikanische Weltsystem beweisen. In dem Jahr 1609 schien das Licht des Wissens hell, zu Padua aus einem kleinen Haus. Galileo Galilei rechnete aus, die Sonne steht still, die Erd kommt von der Stell. Das ärmliche Studierzimmer des Galilei in Padua. Es ist morgens. Ein Knabe, Andrea, der Sohn der Haushälterin, bringt ein Glas Milch und einen Wecken. Stell die Milch auf den Tisch. Aber klapp kein Buch zu. Mutter sagt, wir müssen den Milchmann bezahlen. Sonst macht er bald einen Kreis um unser Haus, Herr Galilei. Es heißt, er beschreibt einen Kreis, Andrea. Wie Sie wollen. Wenn wir nicht bezahlen, dann beschreibt er einen Kreis um uns, Herr Galilei. Während der Gerichtsvollzieher, Herr Campione, schnurgerade auf uns zukommt, indem er was für eine Strecke zwischen zwei Punkten wählt? Die kürzeste. Gut. Ich habe was für dich. Sieh hinter den Sterntafeln nach. Was ist das? Das ist ein Astrolab. Das Ding zeigt, wie sich die Gestirne um die Erde bewegen nach Ansicht der Alten. Wie? Untersuchen wir es. Zuerst das Erste. Beschreibung. In der Mitte ist ein kleiner Stein. Das ist die Erde. Drumherum sind, immer übereinander, Schalen. Wie viele? 8. Das sind die kristallenen Sphären. Auf den Schalen sind Kugeln angemacht. Die Gestirne. Da sind Bänder, auf die sind Wörter gemalt. Was für Wörter? Sternnamen. Als wie? Die unterste Kugel ist der Mond, steht drauf. Und darüber ist die Sonne. Und jetzt lass die Sonne laufen. Das ist schön. Aber wir sind so eingekapselt. Ja, das fühlte ich auch, als ich das Ding zum ersten Mal sah. Einige fühlen das. Mauern und Schalen und Unbeweglichkeit. Durch 2000 Jahre glaubte die Menschheit, dass die Sonne und alle Gestirne des Himmels sich um sie drehten. Der Papst, die Kardinäle, die Fürsten, die Gelehrten, Kapitäne, Kaufleute, Fischweiber und Schulkinder glaubten, unbeweglich in dieser kristallenen Kugel zu sitzen. Aber jetzt fahren wir heraus, Andrea, in großer Fahrt. Denn die alte Zeit ist herum und es ist eine neue Zeit. Seit 100 Jahren ist es, als erwartet die Menschheit etwas. Die Städte sind eng und so sind die Köpfe. Aberglauben und Pest. Aber jetzt heißt es, da es so ist, bleibt es nicht so. Denn alles bewegt sich, mein Freund. Ich denke gerne, dass es mit den Schiffen anfing. Seit Menschengedenken waren sie nur an den Küsten entlang gekrochen, aber plötzlich verließen sie die Küsten und liefen aus über alle Meere. Auf unserem alten Kontinent ist ein Gerücht entstanden. Es gibt neue Kontinente. Und seit unsere Schiffe zu ihnen fahren, spricht es sich auf den lachenden Kontinenten herum. Das große, gefürchtete Meer ist ein kleines Wasser. Und es ist eine große Lust aufgekommen, die Ursachen aller Dinge zu erforschen. Warum der Stein fällt, den man loslässt, und wie er steigt, wenn man ihn hochwirft. Jeden Tag wird etwas gefunden. Selbst die Hundertjährigen lassen sich noch von den Jungen ins Ohr schreien, was Neues entdeckt wurde. Da ist schon viel gefunden, aber da ist mehr, was noch gefunden werden kann. Und so gibt es wieder zu tun für neue Geschlechter. In Siena als junger Mensch sah ich, wie ein paar Bauleute eine tausendjährige Gepflogenheit, Granitblöcke zu bewegen, durch eine neue und zweckmäßigere Anordnung der Seile ersetzten, nach einem Disput von 5 Minuten. Da, und dann wusste ich, die alte Zeit ist herum und es ist eine neue Zeit. Bald wird die Menschheit Bescheid wissen über ihre Wohnstätte, den Himmelskörper, auf dem sie haust. Was in den alten Büchern steht, das genügt ihr nicht mehr. Denn wo der Glaube 1000 Jahre gesessen hat, eben da sitzt jetzt der Zweifel. Alle Welt sagt, ja, das steht in den Büchern, aber lasst uns jetzt selbst sehen. Den gefeiertsten Wahrheiten wird auf die Schulter geklopft. Was nie bezweifelt wurde, das wird jetzt bezweifelt. Dadurch ist eine Zugluft entstanden, welche sogar den Fürsten und Prälaten die goldbestickten Röcke lüftet, sodass fette und dürre Beine darunter sichtbar werden. Beine wie unsere Beine. Die Himmel, hatte sich herausgestellt, sind leer. Darüber ist ein fröhliches Gelächter entstanden. Aber das Wasser der Erde treibt die neuen Spinnrocken. Und auf den Schiffswerften, in den Seil- und Segelhäusern regen sich 500 Hände zugleich in einer neuen Anordnung. Ich sage voraus, dass noch zu unseren Lebzeiten auf den Märkten von Astronomie gesprochen werden wird. Selbst die Söhne der Fischweiber werden in die Schulen laufen. Denn es wird diesen neuerungssüchtigen Menschen unserer Städte gefallen, dass eine neue Astronomie nun auch die Erde sich bewegen lässt. Es hat immer geheißen, die Gestirne sind an einem kristallenen Gewölbe angeheftet, dass sie nicht herunterfallen können. Jetzt haben wir Mut gefasst und lassen sie im Freien schweben. Ohne Halt. Und sie sind in großer Fahrt. Gleich unseren Schiffen, ohne Halt und in großer Fahrt. Und die Erde rollt fröhlich um die Sonne. Und die Fischweiber, Kaufleute, Fürsten und die Kardinäle und sogar der Papst rollen mit ihr. Das Weltall aber hat über Nacht seinen Mittelpunkt verloren und am Morgen hatte es deren Unzählige, sodass jetzt jeder als Mittelpunkt angesehen wird und keiner. Denn da ist viel Platz plötzlich. Unsere Schiffe fahren weit hinaus, unsere Gestirne bewegen sich weit im Raum herum, selbst im Schachspiel, die Türme gehen neuerdings weit über alle Felder. Wie sagt der Dichter? O früher Morgen des Beginnens! O früher Morgen des Beginnens, o Hauch des Windes, der von neuen Küsten kommt. Und Sie müssen Ihre Milch trinken, denn dann kommen sofort wieder Leute. Hast du, was ich dir gestern sagte, inzwischen begriffen? Was? Das mit dem Kopernikus seinem Drehen? Ja. Nein. Warum wollen Sie denn, dass ich es begreife? Es ist sehr schwer und ich bin im Oktober erst 11. Ich will gerade, dass auch du es begreifst. Dazu, dass man es begreift, arbeite ich und kaufe die teuren Bücher, statt den Milchmann zu bezahlen. Aber ich sehe doch, dass die Sonne abends woanders hält als morgens. Da kann sie doch nicht stillstehen. Nie und nimmer. Du siehst. Was siehst du? Du siehst gar nichts. Du glotzt nur. Glotzen ist nicht sehen. Also, das ist die Sonne. Setz dich. Wo ist die Sonne? Rechts oder links? Links. Und wie kommt sie nach rechts? Wenn Sie sie nach rechts tragen, natürlich. Nur so? Wo ist jetzt die Sonne? Rechts. Und hat sie sich bewegt? Das nicht. Was hat sich bewegt? Ich. Falsch! Dummkopf! Der Stuhl! Aber ich mit ihm. Natürlich! Der Stuhl ist die Erde. Du sitzt drauf. Was machen Sie eigentlich mit meinem Jungen, Herr Galilei? Ich lehre ihn sehen, Sarti. Indem Sie ihn im Zimmer herumschleppen. Lass doch, Mutter, das verstehst du nicht. So, aber du verstehst es, wie? Ein junger Herr, der Unterricht wünscht, sehr gut angezogen und bringt einen Empfehlungsbrief. Sie bringen meinen Andrea noch so weit, dass er behauptet, 2 mal 2 ist 5. Er verwechselt schon alles, was Sie ihm sagen. Gestern Abend bewies er mir schon, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Er ist fest überzeugt, dass ein Herr namens Kopernikus das ausgerechnet hat. Hat es der Kopernikus nicht ausgerechnet, Herr Galilei? Sagen Sie es ihr selber. Was? Sie sagen ihm wirklich einen solchen Unsinn? Dass er es in der Schule herumplappert und die geistlichen Herren zu mir kommen, weil er lauter unheiliges Zeug vorbringt. Sie sollten sich schämen, Herr Galilei. Aufgrund unserer Forschung, Frau Sarti, haben nach heftigem Disput Andrea und ich Entdeckungen gemacht, die wir nicht länger der Welt gegenüber geheim halten können. Eine neue Zeit ist angebrochen. Ein großes Zeitalter, in dem zu leben eine Lust ist. So, hoffentlich können wir auch den Milchmann bezahlen in dieser neuen Zeit, Herr Galilei. Tun Sie mir den einzigen Gefallen und schicken Sie den nicht auch wieder weg. Ich denke an die Milchrechnung. Lassen Sie mich wenigstens meine Milch austrinken. Einiges haben wir gestern also doch verstanden. Ich habe es ihr nur gesagt, damit sie sich wundert. Aber es stimmt nicht. Den Stuhl mit mir haben Sie nur seitwärts um sich selber gedreht und nicht so. Sonst wäre ich nämlich heruntergefallen, und das ist ein Fakt. warum haben Sie den Stuhl nicht vorwärts gedreht? Weil dann bewiesen ist, dass ich von der Erde ebenfalls herunterfallen würde, wenn sie sich so drehen würde. Da haben Sie's. Ich habe dir doch bewiesen. Aber heute Nacht habe ich gefunden, dass ich da ja, wenn die Erde sich so drehen würde, mit dem Kopf die Nacht nach unten hängen würde. Und das ist ein Fakt. Also, das ist die Erde. Nehmen Sie nicht lauter solche Beispiele, Herr Galilei. Damit schaffen Sie es immer. Schön. Mit Beispielen kann man es immer schaffen, wenn man schlau ist. Nur ich kann meine Mutter nicht in einem Stuhl herumschleppen, wie sie mich. Da sehen Sie, was das für ein schlechtes Beispiel ist. Und was ist, wenn der Apfel also die Erde ist? Dann ist gar nichts. Du willst es ja nicht wissen. Nehmen Sie ihn wieder. Wieso hänge ich nicht mit dem Kopf nach unten nachts? Also, hier ist die Erde. Und hier stehst du. Und jetzt dreht sich die Erde. Und jetzt hänge ich mit dem Kopf nach unten. Wieso? Schau genau hin. Wo ist der Kopf? Da, unten. Was? Ist er etwa nicht an der gleichen Stelle? Sind die Füße nicht mehr unten? Stehst du etwa, wenn ich drehe, so? Nein. Und warum merke ich da nichts von der Drehung? Weil du sie mitmachst. Du und die Luft über dir und alles, was auf der Kugel ist. Und warum sieht es so aus, als ob die Sonne läuft? Also, unter dir siehst du die Erde. Die bleibt gleich. Sie ist immer unten und bewegt sich für dich nicht. Aber jetzt schau über dich. Nun ist die Lampe über deinem Kopf. Aber jetzt? Was ist jetzt, wenn ich gedreht habe, über deinem Kopf, also oben? Der Ofen. Und wo ist die Lampe? Unten. Aha. Das ist fein. Das wird Sie wundern. Hier geht es zu wie in einem Taubenschlag. Guten Morgen, Herr. Mein Name ist Ludovico Marsili. Sie waren in Holland? Wo ich viel von Ihnen hörte, Herr Galilei. Ihre Familie besitzt Güter in der Campagna? Die Mutter wünschte, dass ich mich ein wenig umsehe, was in der Welt sich zuträgt und so weiter. Und Sie hörten in Holland, dass in Italien zum Beispiel ich mich zutrage? Und da die Mutter wünscht, dass ich mich auch in den Wissenschaften umsehe. Privatunterricht, 10 Scudi pro Monat. Sehr wohl, Herr. Was sind Ihre Interessen? Pferde. Aha. Ich habe keinen Kopf für die Wissenschaften, Herr Galilei. Aha. Unter diesen Umständen sind es 15 Scudi pro Monat. Sehr wohl, Herr Galilei. Ich werde Sie in der Frühe dran nehmen müssen. Es wird auf deine Kosten gehen, Andrea. Du fällst natürlich dann aus. Du verstehst, du zahlst nichts. Ich gehe schon. Kann ich den Apfel mithaben? Ja. Sie werden Geduld mit mir haben müssen. Hauptsächlich, weil es in den Wissenschaften immer anders ist, als der gesunde Menschenverstand einem sagt. Nehmen Sie zum Beispiel dieses komische Rohr, das Sie in Amsterdam verkaufen. Ich habe es genau untersucht. Eine Hülse aus grünem Leder und 2 Linsen. Eine so, eine so. Ich höre, eine vergrößert und eine verkleinert. Jeder vernünftige Mensch würde denken, sie gleichen einander aus. Falsch. Man sieht alles 5-mal so groß durch das Ding. Das ist ihre Wissenschaft. Was sieht man 5-mal so groß? Kirchturmspitzen, Tauben, alles, was weit weg ist. Haben Sie solche Kirchturmspitzen selber vergrößert gesehen? Jawohl, Herr. Und das Rohr hatte 2 Linsen. Sah es so aus? Wie alt ist die Erfindung? Ich glaube, sie war nicht älter als ein paar Tage, als ich Holland verließ. Jedenfalls nicht länger auf dem Markt. Und warum muss es Physik sein? Warum nicht Pferdezucht? Die Mutter meint, ein wenig Wissenschaft ist nötig. Alle Welt nimmt ihren Wein heutzutage mit Wissenschaft, wissen Sie. Sie könnten ebenso gut eine tote Sprache wählen oder Theologie. Das ist leichter. Gut. Kommen Sie Dienstagmorgen. Schau mich nicht so an. Ich habe ihn genommen. Weil du mich zur rechten Zeit gesehen hast. Der Kurator von der Universität ist draußen. Den bring herein. Der ist wichtig. Das sind vielleicht 500 Scudi. Dann brauche ich keine Schüler. Guten Morgen. Leihen Sie mir einen halben Scudo. Sati, schicken Sie Andrea zum Brillenmacher um 2 Linsen. Hier sind die Maße. Ich komme betreffs Ihres Ansuchens um Erhöhung des Gehalts auf 1000 Scudi. Ich kann es bei der Universität leider nicht befürworten. Sie wissen, mathematische Kollegien bringen der Universität nun einmal keinen Zustrom. Mathematik ist eine brotlose Kunst, sozusagen. Nicht, als ob die Republik sie nicht über alles schätzte. Sie ist nicht so nötig wie die Philosophie, noch so nützlich wie die Theologie, aber sie verschafft den Kennern doch so unendliche Genüsse. Mein lieber Mann, ich kann nicht auskommen mit 500 Scudi. Aber Herr Galilei, Sie lesen 2x2 Stunden in der Woche. Ihr außerordentlicher Ruf verschafft Ihnen sicher Schüler in beliebiger Menge, die zahlen können für Privatstunden. Haben Sie keine Privatschüler? Herr, ich habe zu viele. Ich lehre und lehre, und wann soll ich lernen? Mann Gottes, ich bin nicht so siebengescheit wie die Herren von der Philosophischen Fakultät. Ich bin dumm. Ich verstehe rein gar nichts. Ich bin also gezwungen, die Löcher in meinem Wissen auszustopfen. Und wann soll ich das tun? Wann soll ich forschen? Herr, meine Wissenschaft ist noch wissbegierig. Über die größten Probleme haben wir heute noch nichts als Hypothesen. Aber wir verlangen Beweise von uns. Und wie soll ich da weiterkommen, wenn ich, um meinen Haushalt in Gang zu halten, gezwungen bin, jedem Wasserkopf, der es bezahlen kann, einzutrichtern, dass die Parallelen sich im Unendlichen schneiden? Vergessen Sie nicht ganz, dass die Republik vielleicht nicht so viel bezahlt, wie gewisse Fürsten bezahlen, dass sie aber die Freiheit der Forschung garantiert. Wir in Padua lassen sogar Protestanten als Hörer zu. Und wir verleihen ihnen den Doktorgrad. Herrn Cremonini haben wir nicht nur nicht an die Inquisition ausgeliefert, als man uns bewies, Herr Galilei, dass er irreligiöse Äußerungen tut, sondern wir haben ihm sogar eine Gehaltserhöhung bewilligt. Bis nach Holland weiß man, dass Venedig die Republik ist, in der die Inquisition nichts zu sagen hat. Und das ist einiges wert für Sie, der Sie Astronom sind. Also in einem Fach tätig, wo seit geraumer Zeit die Lehre der Kirche nicht mehr mit dem schuldigen Respekt geachtet wird. Herrn Giordano Bruno haben Sie von hier nach Rom ausgeliefert, weil er die Lehre des Kopernikus verbreitete. Nicht, weil er die Lehre des Herrn Kopernikus verbreitete, die übrigens falsch ist, sondern weil er kein Venezianer war und auch keine Anstellung hier hatte. Sie können den Verbrannten also aus dem Spiele lassen. Nebenbei, bei aller Freiheit ist es doch rätlich, einen solchen Namen, auf dem der ausdrückliche Fluch der Kirche ruht, nicht so sehr laut in alle Winde zu rufen. Auch hier nicht. Ja, nicht einmal hier. Euer Schutz der Gedankenfreiheit ist ein ganz gutes Geschäft, wie? Indem ihr darauf verweist, dass woanders die Inquisition herrscht und brennt, kriegt ihr hier billig gute Lehrkräfte. Den Schutz vor der Inquisition lasst ihr euch damit vergüten, dass ihr die schlechtesten Gehälter zahlt. Ungerecht. Ungerecht. Was würde es Ihnen schon nützen, beliebig viel freie Zeit zur Forschung zu haben, wenn jeder beliebige, ungebildete Mönch der Inquisition Ihre Gedanken einfach verbieten könnte? Keine Rose ohne Dorn, keine Fürsten ohne Mönche, Herr Galilei. Und was nützt freie Forschung ohne freie Zeit zu forschen? Was geschieht mit den Ergebnissen? Vielleicht zeigen Sie den Herren von der Signoria einmal diese Untersuchungen über die Fallgesetze. Und fragen Sie, ob das nicht ein paar Scudi mehr wert ist. Es ist unendlich viel mehr wert, Herr Galilei. Nicht unendlich viel mehr wert, sondern 500 Scudi mehr, Herr. Scudi wert ist nur, was Scudi bringt. Wenn Sie Geld haben wollen, müssen Sie etwas anderes vorzeigen. Sie können für das Wissen, das Sie verkaufen, nur so viel verlangen, als es dem, der es Ihnen abkauft, einbringt. Die Philosophie zum Beispiel, die Herr Colombe in Florenz verkauft, bringt dem Fürsten mindestens 10.000 Scudi im Jahr ein. Ihre Fallgesetze haben Staub aufgewirbelt, gewiss. Man klatscht ihnen Beifall in Paris und Prag. Aber die Herren, die da klatschen, bezahlen der Universität Padua nicht, was sie kosten. Ihr Unglück ist ihr Fach, Herr Galilei. Ich verstehe. Freier Handel, freie Forschung. Freier Handel mit der Forschung? Wie? Aber Herr Galilei, welch eine Auffassung! Erlauben Sie mir zu sagen, dass ich Ihre spaßhaften Bemerkungen nicht ganz verstehe. Der blühende Handel der Republik erscheint mir kaum als etwas Verächtliches. Noch viel weniger aber vermöchte ich als langjähriger Kurator der Universität in diesem, darf ich es sagen, frivolen Ton von der Forschung zu sprechen. Bedenken Sie die Zustände ringsum. Die Sklaverei, unter deren Peitsche die Wissenschaften an gewissen Orten seufzen. Aus alten Lederfolianten hat man dort Peitschen geschnitten. Man muss dort nicht wissen, wie der Stein fällt, sondern was der Aristoteles darüber schreibt. Die Augen hat man nur zum Lesen. Wozu neue Fallgesetze, wenn nur die Gesetze des Fußfalls wichtig sind? Halten Sie dagegen die unendliche Freude, mit der unsere Republik Ihre Gedanken, Sie mögen so kühn sein, wie Sie wollen, aufnimmt. Hier können Sie forschen, hier können Sie arbeiten. Niemand überwacht Sie, niemand unterdrückt Sie. Unsere Kaufleute, die wissen, was besseres Leinen im Kampf mit der Florentiner Konkurrenz bedeutet, hören mit Interesse ihren Ruf, bessere Physik. Und wie viel verdankt die Physik dem Schrei nach besseren Webstühlen? Unsere hervorragendsten Bürger interessieren sich für ihre Forschung, besuchen sie, lassen sich ihre Entdeckungen vorführen. Leute, deren Zeit kostbar ist. Verachten Sie nicht den Handel, Herr Galilei. Niemand würde hier dulden, dass Ihre Arbeit auch nur im geringsten gestört wird, dass Unberufene Ihnen Schwierigkeiten bereiten. Geben Sie zu, Herr Galilei, dass Sie hier arbeiten können. Ja. Und was das Materielle angeht, machen Sie doch mal wieder was so Hübsches wie Ihren famosen Proportionalzirkel, mit dem man ohne alle mathematischen Kenntnisse Linien ausziehen, die Zinseszinsen eines Kapitals berechnen, Grundrisse von Liegenschaften in verkleinertem oder vergrößertem Maßstab reproduzieren und die Schwere von Kanonenkugeln bestimmen kann. Schnickschnack. Etwas, was die höchsten Herren entzückt und in Erstaunen gesetzt hat und was Bargeld getragen hat, nennen sie Schnickschnack. Ich höre, dass sogar der General Stefano Gritti mit diesem Instrument Wurzeln ausziehen kann. Wahrhaftig ein Wunderwerk. Trotzdem, Prioli, Sie haben mich nachdenklich gemacht. Prioli, ich habe vielleicht etwas für Sie von der erwähnten Art. Ja, das wäre die Lösung. Herr Galilei, wir wissen, Sie sind ein großer Mann. Ein großer, aber unzufriedener Mann, wenn ich so sagen darf. Ja, ich bin unzufrieden. Und das ist es, was Ihr mir noch bezahlen würdet, wenn Ihr Verstand hättet. Denn ich bin mit mir unzufrieden. Aber stattdessen sorgt ihr, dass ich es mit euch sein muss. Ich gebe es zu. Es macht mir Spaß, ihr meine Herren Venezianer, in eurem berühmten Arsenal, den Werften und Artilleriezeughäusern meinen Mann zu stellen. Aber ihr lasst mir keine Zeit, den weiterführenden Spekulationen nachzugehen, welche sich mir dort für mein Wissensgebiet aufdrängen. Ihr verbindet den Ochsen, der da drischt, das Maul. Ich bin 46 Jahre alt und habe nichts geleistet, was mich befriedigt. Da möchte ich Sie nicht länger stören. Danke. Warum hast du den Apfel nicht gegessen? Damit zeige ich ihr doch, dass sie sich dreht. Ich muss dir etwas sagen, Andrea. Sprich nicht zu anderen Leuten von unseren Ideen. Warum nicht? Die Obrigkeit hat es verboten. Aber es ist doch die Wahrheit. Aber sie verbietet es. In diesem Fall kommt noch etwas dazu. Wir Physiker können immer noch nicht beweisen, was wir für richtig halten. Selbst die Lehre des großen Kopernikus ist noch nicht bewiesen. Sie ist nur eine Hypothese. Gib mir die Linsen. Der halbe Scudo hat nicht gereicht. Ich musste meinen Rock da lassen. Pfand. Was wirst du ohne Rock im Winter machen? Was ist eine Hypothese? Das ist, wenn man etwas als wahrscheinlich annimmt, aber keine Fakten hat. Dass die Felice dort unten vor dem Korbmacherladen, die ihr Kind an der Brust hat, dem Kind Milch gibt und nicht etwa Milch von ihm empfängt, das ist so lange eine Hypothese, als man nicht hingehen und es sehen und beweisen kann. Den Gestirnen gegenüber sind wir wie Würmer mit trüben Augen, die nur ganz wenig sehen. Die alten Lehren, die 1000 Jahre geglaubt wurden, sind ganz baufällig. An diesen riesigen Gebäuden ist weniger Holz als an den Stützen, die sie halten sollen. Viele Gesetze, die weniges erklären, während die neue Hypothese wenige Gesetze hat, die vieles erklären. Aber Sie haben mir alles bewiesen. Nur, dass es so sein kann. Du verstehst? Die Hypothese ist sehr schön und es spricht nichts dagegen. Ich möchte auch Physiker werden, Herr Galilei. Das glaube ich angesichts der Unmenge von Fragen, die es auf unserem Gebiet zu klären gibt. Schau einmal da durch, Andrea. Heilige Maria, alles kommt nah. Die Glocke auf dem Campanile, ganz nah. Ich kann sogar die kupfernen Lettern lesen. Grazia Dei. Das bringt uns 500 Scudi.